Eine alte Frau in schwarze Lumpen gehüllt entschuldigte sich. Verzeihung, mein Herr. Die spielen bloß. Die tun Ihnen nichts. Ganz bestimmt nicht. Taxi! Taxi! Das Taxi war ein Pesero. Felix war der erste Kunde und setzte sich auf den hinteren Sitz. Mit einem Taschentuch wischte er die Hand ab, die der Hund beleckt hatte. Der Fahrer rollte langsam durch die Avenida Cinco de Mayo und hielt die Hand mit erhobenem Zeigefinger aus dem Fenster zum Zeichen, dass das Taxi nur einen Peso kostete und eine feste Route fuhr, vom Zocalo bis Chapultepec. Zuerst stiegen an der Ecke Motolinia zwei Nonnen ein. Sie wollten vorn beim Fahrer sitzen. Hallo Schwestern, wie haben wir es denn heute? Felix zog die Beine an, als das Taxi an der Ecke Gante anhielt, um ein Mädchen in Weiß, eine Krankenschwester, aufzunehmen. Sie trug in Zellophan eingewickelte Kanülen, Spritzen und Ampullen. Können Sie mal ein Stück zur Seite rücken? Nein, aber ich steige sowieso gleich aus. Wo? Am Kautomokplatz gegenüber vom Hilton. Dann steige ich vorher aus, am Reformerhotel. Nun machen Sie doch schon. Ich hab's eilig. Ich muss einem Touristen eine Spritze setzen. Einem sterbenskranken Gringo, Typhus.